ganzen Gesicht und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im ganzen Gesicht. Das hat das Maß der Liebe toll gemacht. Bei jedem Schritt und Tritt biegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich, wie deine Füße du holdest zu sehen. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. O Donna Clara, du bist wunderschön. Donna Clara, du bist wunderbar.